Station 1. 1. Sprachschatten. 1. A. Hören Sie genau zu. Ich war gestern in Wien. Oh, du warst in Wien. Wir waren im Kino. Ach so, ihr wart im Kino. Ich war in den Ferien in der Schweiz. Aha, du warst in der Schweiz.